Aber jetzt haben wir immer noch keinen Anfang. Nein. Es ist Anfang 2.0 und wir sind nicht gescheiter geworden. Nee. Dafür hat es bei mir angefangen zu regnen. Oh nein. Ja, gut, ich sitze ja drinnen, ne? Ja. Von daher geht's. Das stimmt. Also wir machen ja heute Folge V. Ne? Ja, Vogel V. Genau, Vogel V. Aber wie würde man jetzt Folge mit V aussprechen? Also wie betont man den V anders als den F im Wort? Das, gute Frage. Ich glaube, ich sag mal ein Wort mit F. Folge. Folge. Folge V. Das ist kein Unterschied, ne? Folge V. Nein, das ist also kein Unterschied. Es wäre ja, eins mit V wäre Völlerei. Ja, könnte auch genauso gut mit F geschrieben sein. Eben. Also es ist ja völliger Quatsch, auch mit V. Aber erinnern wir uns mal kurz zurück, nämlich an Folge C. Das ist ja schon eine Ecke her. Ja, da kann ich mich noch an alles erinnern. Ja, sehr präsent noch diese Folge. Aber kannst du dich auch erinnern, dass ich gesagt habe, das C braucht man nicht? Genauso ist es doch auch mit dem V und dem F. Ja, dann möchte ich das jetzt hier sagen, genau. Aber für was entscheiden wir uns? Für den F oder den V? Also als großen Buchstaben würde ich den V bevorzugen. Ja. Aber als kleinen finde ich den F geschrieben schöner. Ja, dann machen wir das doch einfach so. Super. Ich finde, das ist eine gute Mischung. Ich schreibe dem Duden. Ja. Gut. Weil, also ich habe auch gerade überlegt, aber ich habe zu keinem, also ich glaube, eigentlich ist mir das F sympathischer. Ich weiß aber auch nicht, warum. Ja, aber der V ist halt spezieller. Der hat was. Der ist so, also er ist auch sehr simpel. Weil ja, das stimmt. Es sind zwei Striche. Ja. Könnte auch ein A sein, fehlt halt nur der Mittelstrich. Und andersrum, ja. Genau. Aber er ist ein bisschen spezieller und der F ist so, der V ist auch kantig, aber der F ist kantiger noch. Ja, das stimmt. Irgendwie so eckig. Ja, ich denke auch gerade an irgendwie, also ich habe hier gerade so rumgeguckt im Zimmer, was hier so rumsteht und da stehen zum Beispiel DVDs und dann habe ich so gedacht bei ein paar Sachen, wenn die mit F geschrieben sind, wie komisch das aussehen würde, wenn das mit V geschrieben würde. Oder halt andersrum. Ja, stimmt. Das ist einfach total Gewöhnungssache. Ja. Oder ich guck mal, was ich hier noch so rumliegen habe, ob da irgendwas. Aber ich glaube, das braucht einfach eine Generation und dann ist es durch. Ja, dann ist die Sache geritzt. Unsere Reformation, genau. Ja. Also groß V und klein F. Ja. Okay. Merkt euch das. Notiert euch das und ja. Merkt euch das, genau. Ja. Das heißt. Anwendung. Jetzt fällt mir gerade kein Wort ein. Aber es gibt ja Wörter. Zum Beispiel die Fahrt, die würde dann mit V geschrieben werden, aber ja. Fahren würde mit F geschrieben werden. Genau. So machst du es Leuten, die Deutsch lernen wollen, nicht unbedingt einfacher. Naja. Die haben schon genug Probleme mit Deutsch und dann kommt auch noch sowas. Ja, aber jetzt, also es ist ja klein und groß. Gibt es andere Buchstaben? Jetzt der A zum Beispiel. Mhm. Der ist groß ja auch anders geschrieben als klein. Ah, okay, ja, du willst einfach, dass man sich das direkt anders ja. beibringt sozusagen. Ja, klar. Aber in anderen Sprachen gibt es ja dann trotzdem noch das große F und das kleine V. Also ich würde sagen, Deutsch ist eine Weltsprache. Das setzt sich durch, kein Problem. Das fällt mir gerade ein. Ich habe früher immer gedacht, also als früher Kind. Früher wäre jetzt mit F, nur ich will dass die Leute sich ja, das gut merken. Dass man sich das einprägen so ein kann. Begleiten, das, ist gut, ja. Das, ja. Das ist gut. Das kann man immer so nebenbei sagen. Also früher mit F, als ich noch. Wobei es steht im Satzanfang. Okay, wir nehmen trotzdem. Ja, stimmt, stimmt. Dann ist wieder das V. Wobei, ja, okay. Ja. Also als ich noch sehr klein war, ich weiß nicht, irgendwie Grundschule oder so, würde ich jetzt mal sagen, damit es nicht ganz so peinlich für mich ausgeht, habe ich gedacht. Dass Deutsch, also dass jeder hat ja eine verschiedene, also jedes Land oder jede Sprache eine andere Aussprache. Also Englisch hört sich Ja. ja von der Aussprache anders an als Französisch oder halt auch als Deutsch. Na, ich gedacht, Deutsch, also warum gibt es denn nochmal einzelne Wörter auf den Sprachen? Wieso spricht es nicht jeder so aus, wie er es aussprechen würde? Und ich dachte, dass Deutsch quasi der Maßstab wäre. Also ich dachte, eigentlich würde doch, also müssten doch alle einfach nur unsere Wörter in ihrem Dialekt oder was weiß ich, also in ihrem Akzent aussprechen. Bis ich dann mal verstanden habe, dass sich nicht alles nur um Deutsch dreht. Ja. Ich habe was Ähnliches. In der Schweiz hat man ja eben mehrere Sprachen, unter Ja. anderem Französisch. Und als, wenn meine Eltern irgendwie Besuch bekamen und dann haben sie so, ah, hallo, ça va? Und bla bla bla, oder? Und ich dachte immer, aha, ça va ist so ein, ja, ein Slangwort in Deutsch. Bis ich dann mal gerafft habe, ah nee, das ist Französisch. Man spricht zwar, also man hat es quasi schon auf eine Art eingedeutscht, weil es Ja. einfach so im Ja. Sprachusus ist, aber es ist eigentlich Französisch. Genau. Ja, also irgendwie, weiß auch nicht, es ist faszinierend. Faszinierend in dem Fall mit F. Ja, oder halt V, weil es am Anfang, also Ja, es wenn ich war sage, es ja, ist faszinierend, du hast dann gesagt, ist es ist es. faszinierend. Das Ja, wenn man stimmt es mit nur so F. als Ausdruck sagt, so Ja. faszinierend, dann kann man es natürlich auch mit V schreiben. Genau. Ja. Aber du bringst uns ja jetzt noch mehr Sachen über den V bei, oder? Ja, da muss ich erstmal, genau. Das fühlt sich immer an wie so ein Referat, was ich vorbereitet habe, aber kein sehr gutes Referat. Ja, wir Und die befinden. PowerPoint-Folien fehlen. Ja, die müsst ihr euch jetzt vorstellen, beziehungsweise ich kann euch auch später sagen, auf welche Seite ihr klicken müsst, um das zu finden, was ich euch jetzt erzählen werde. Oder du gestaltest noch was Schönes für Instagram. Oh ja, das könnte ich auch machen. Also, fangen wir mal an. Wir befinden uns in Folge 22, weshalb das V auch der 22. Buchstabe ist, ne? Wie wir dann schlauerweise uns ausrechnen können. Ist ein Konsonant, wie wir auch schon wissen, weil wir haben ja auch schon alle Vokale durch. Jetzt kommen ja nur noch die hartnäckigen Konsonanten. Und ja, das V ist auch eher so ein Schlusslicht, was die deutschen Texte angeht. Aber kurzer Einsprung, Ja. nicht Eisprung. Jetzt dann zusammen kombiniert mit dem F, ne? Das ist ein Das Booster für stimmt. den Ist ein V. Booster, ja. Das ist ein Booster. Wahrscheinlich Ja. fürs F auch. Also ich meine, klar, muss ja. Ja. Definitiv. Ja, und er hat noch nicht mal die 1 vorm Komma, was die Prozente angeht. Oh. Ja, nämlich 0,67%. Nö. Schon sehr wenig. Aber das finde ich gerade eigentlich ganz cool. Ist der 22. Buchstabe im Alphabet und es ist auch der 22. häufigste Buchstabe in den deutschen Texten. Kann man sich also Okay. so merken. Aber ja, ist bei 26 Buchstaben schon nicht so gut. Ja, nicht wirklich, nee. Aber vielleicht sind die letzten paar jetzt dann auch wirklich in dieser Reihenfolge. Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Der Z wird nicht auf dem letzten Platz sein. Nee, das Aber. glaube ich auch nicht. Aber X und Y schon eher. Und das Fingeralphabet. Wir haben letztes Mal noch darüber gesprochen. Mit V. Das Hier, kurz. Fingeralphabet mit Ja. V, ja, genau. Ja. Es ist noch nicht ganz drin bei mir. Ich muss immer noch kurz überlegen, ob jetzt kleines F, großes V oder andersrum. Du, bis Ende der Folge haben wir das Ja, ich glaube etwas. auch. Also wir haben darüber gesprochen, dass wir das Fingeralphabet mit V uns eigentlich so gut wie keinen Buchstaben merken konnten, wie die gemacht. Also kurzfristig schon, irgendwie am nächsten Tag wusste man es vielleicht noch, aber dann bei der nächsten Ja. Folge war das schon wieder raus aus dem Kopf. Genau. Das V, ich leg meine Hand ins Feuer, das werden wir nicht vergessen. Okay. Weil es ist einfach das Peace-Zeichen. Oh, cool. Also es ist einfach nur Zeigefinger, Mittelfinger, in Form mit V eines Vs in die Luft gestreckt. Ja, das ist es. Also eigentlich noch ein Vorteil für den V, oder? Vorteil mit V. Vorteil mit V für den V. Ja, eigentlich schon. Also es ist, weil F, weil, weiß irgendwer noch, wie das wir F ehrlich, ging. Eben, genau. Also das weiß doch niemand mehr. Das ist Jahre her gefühlt. Aber das V, das ist einfach Peace. Peace. Ich bin Team V. Genau. Ja. Super. Ja, dann da stand ein Satz, ich wollte ihn einfach sagen, aber ich habe keine Hintergrundinformationen dazu. Da steht einfach nur, dass das V... Knallhart recherchiert. Ja, ja, ich habe da wirklich Stunden wieder investiert. Da stand einfach, dass das V sich einen Großteil seiner Geschichte mit dem U und dem W und dem Y und dem F teilt. Aber da stand sonst nichts dazu, keine Ahnung. Also könnt ihr jetzt. Gut, mit die der Geschichte Info, mit dem U kennen wir ja von der letzten Folge. Die mit dem W und dem Y, vielleicht kommt die noch das raus. Ist, ja. Und ich weiß gar nicht, ob wir in Folge F auch schon übers V gesprochen haben. Hört's nach. Ja. Würde ich sagen. Ja, ja. Aber ja, das ist einfach mal so, kann man mal sagen. Dann schauen wir mal international uns das V an. Darf ich kurz, Entschuldigung. Ja, gerne. Jetzt habe ich gerade so ein, vielleicht ist es nachher auch noch eine Kategorie, dann entschuldige ich mich, aber. Dann schneiden wir das dahin. Sehr gut. Mir ist ein Wort eingefallen, wo es einen Unterschied macht, ob V oder F. Mhm. Violine. Stimmt, deshalb wahrscheinlich die Verwandtschaft zum W. Ja. Bei dem Wort. Aber warum dann kein W? Also, ja. Ich weiß nicht, ob die Erfindung des Vs so clever war. Oh, das ist eine harte These. Ja, mutig. Es muss auch mal sein. Ja, ja. Mutig. Wir ecken hier an. Wir können sehr gut mit Shitstorms umgehen, wie die Vergangenen gezeigt haben. Das stimmt. Ja. Mhm. Okay, sorry. Ich gebe dir das Wort. Ich wollte euch und dir nämlich noch erzählen, dass, ich weiß nicht, kannst du Spanisch ein bisschen oder gar nicht oder? Nee, gar okay. nicht. Weil im Spanischen ist das so, also ich hatte Spanisch auch in der Schule, aber es ist schon sehr lange her, dass das V sehr eng mit dem B verschmolzen ist. Also okay, B wie Bertha, falls man mich nicht verstanden hat. Nicht mit dem W, sondern mit dem B. Ich habe die ganze Zeit überlegt, mir ist aber einfach kein Wort mehr eingefallen. Also es gibt da irgendwie eine Regel, wann dann das V wie ein B eher ausgesprochen wird. Zum Beispiel, mir ist jetzt gerade wirklich kein Wort eingefallen, aber für die Leute, die Spanisch können, die wissen das vielleicht. Hätte ich auch besser recherchieren können, aber ich gucke mal gerade, ob ich was finde. Spanisch, B, V. Aber das können Sie doch überhaupt nicht erklären. Die Verwandtschaft mit dem W macht ja noch Sinn, rein optisch, und mit dem Y auch, ja. Aber mit dem B? Ja, irgendwie, vielleicht finde ich ein Wort, wie das ausgesprochen wird, dann werde ich das hier einspielen, an dieser Stelle. Ich merke mir mal den Timecode. Wir sind bei 14 Minuten. Ja. Ja. Ich weiß noch, dass ich das nämlich im Spanischunterricht auch nie so richtig gemacht habe, weil das ist irgendwie seltsam, wenn du halt das V liest, aber dann B aussprechen sollst. Aber ich weiß, dass mein Spanischlehrer das halt schon so gemacht hat. Aber war er wirklich Spanier? Nee. War er nicht. Aber ja, wie gesagt, ich werde mal ein Beispiel raussuchen. Vamos a la playa. Wir gehen zum Strand. Barapalear. Verprügeln. Viernes Santo. Karfreitag. Vaquillona. Verse. Guck mal, hier steht als Regel. Am Anfang von einem Wort und nach einem N wird das V ausgesprochen wie ein B. Was? Am Anfang eines Wortes und nach einem N. Aber wo kommt Aber dann ist es ja nicht am Anfang eines Wortes. Also. Nee, also es ist beides. Am Anfang eines Wortes oder nach. Aha, oder? Aber wann ist denn in einem Wort ein V und danach ein N? Ist doch auch selten, oder? Ja, ich Naja, keine gut. Ahnung. Wie gesagt, Beispiel folgt. Ja. Aber wir können von Spanien auch noch mal nach Polen reisen. Sehr gerne. Vielleicht könnte dir das Polnisch gefallen. hingegen kann ich natürlich Wollte ich fließen. gerade sagen. Dann kennst du diese Info vielleicht auch schon. Das Natürlich. würde dir für mich, glaube ich, gefallen, weil im Polnischen kommt der Buchstabe V traditionell nicht vor. Ah, sehr Ist gut. aber durch Fremdwörter so Anfang der 90er Jahre ins Alphabet aufgenommen worden. Okay. Aber bis dahin scheinbar brauchten die das nicht. Was auch immer. Jetzt haben die wahrscheinlich alle Fremdwörter, die die haben, sind ganz viele Vs drin. Und sonst nicht. Nicht. So, das war's auch jetzt an meinen Infos zum V. Sehr gut. Dankeschön. Peace. Peace and out. Peace, Das ja. könnte so dein, wenn du Reporterin wärst, kannst du dann immer so V in die Kamera. Peace and out. Ja. Eure Maren. Ja. Sehr gut. Ja. Ja. Let's go. Können wir loslegen? Also nicht, dass Ja. wir das schon ge nicht getan hätten, aber ja. Genau. Du musst ziehen, oder? Ja, oh. Oh ein Land. oh. Venezuela. Wo man Ja. wahrscheinlich das V auch wie ein B ausspricht. Venezuela. Venezuela. Venezuela. Ja, wahrscheinlich heißt Venezuela. das so, weil es ist ja am Anfang, also es ist ja am Anfang Ja, vom Wort. stimmt. Oh Gott. Sehr gut. Ja. Wenn unsere Regel jetzt umgekehrt wäre und der Großbuchstabe wäre ein F, hätte Okay. ich jetzt mehr Möglichkeiten. Venezuela ist mir auch eingefallen, aber was gibt es denn noch? Ah, klar, Vietnam. Ah, stimmt. Und noch eins, Vatikan. Oh ja. Kannst du zu irgendeinem von den dreien eine Geschichte erzählen? Ja, Vatikan war ich schon, Ja, ich auch. aber als Kind, also ja, ich, nee, wie alt war ich? Irgendwie 11, 12 Okay. so. Wie fandest du's? Ich war ein bisschen älter. Ich war, glaube ich, so 20 oder so. 21, 20 oder so um den Mhm. Dreh. Ja, ich fand's sehr schön. Hab aber eine negative Geschichte, weil ich Okay. wollte eine Postkarte verschicken, als ich in Rom war. Und dann dachte ich so, ah, das ist ja richtig cool, weil da war so ein kleiner Wagen mit der Vatikanpost. Dachte ich, verschicke ich das doch damit, weil dann habe ich eine Briefmarke, wo Vatikanstaat draufsteht. Ja, die Postkarte ist nie angekommen. Ja. Oh. Sind das solche Abzocker? Ja. Vor allem, was wollen Oder die halt mit wollte einer. Gott nicht, dass sie ankommen? Vielleicht. Aber es war für eine Freundin, die Geburtstag hatte. Also Oh, eigentlich. fies. Ja. Und das war, genau, es war dann halt, ich meine, Postkarten kündigst du ja eh nicht an, ne? Aber nach einer gewissen Zeit fragt man sich ja, okay, bedankt Ja. sich derjenige einfach nicht oder ist die Karte halt Ja. nicht angekommen? Und dann hast du die Freundschaft beendet. Nee, aber so nach einem Monat oder so habe ich dann schon mal so, ja, hast du eigentlich eine Postkarte bekommen? So, nee, wieso? Ja, und dann, Oh. das ist halt jetzt, ja, wie viele Jahre her? 8 oder 7? Ja. Ja, ist nie Wobei das angekommen. kommt ja noch häufig, also mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr so, aber ich hatte es ein paar Mal, dass die Ja, Postkarten nicht das ankommen stimmt. sollen. Aber ich dachte halt eigentlich so, innerhalb von Europa ist das nicht ganz so dramatisch. Wenn jetzt mal eine Postkarte aus, weiß ich nicht, wirklich aus Vietnam oder aus Südafrika oder Ja. sowas nicht ankommt, dann kann ich das irgendwie noch eher verstehen, weil es halt eine weitere Strecke ist. Aber so aus Italien, dachte ich. Ja. Naja. Ist eben nicht Italien, ist Nee, das stimmt. Ist dir Vatikan. nochmal, ja, hast recht. Ja. Daran lag's. Ich hätte es einfach mit der normalen italienischen Post verschicken sollen. Genau. Wäre sie bestimmt angekommen. Ja, im Vatikan leben ja überdurchschnittlich viele Schweizer, ne? Die Schweizer Garde. Ja. Das verbinde ich noch damit. Wobei ich weiß nicht, ob die, doch, die leben wahrscheinlich schon Doch, die leben dort. Und ich glaube, der Vatikan hat irgendwie so 100% Bevölkerung männlich. Ja, das kann gut sein. Also die Bevölkerungsstruktur ist, glaube ich, alt und männlich dort. Ja. Das sind so die Fun Facts. Ja. Und ich will gerade. Ja gut, wenn du da mit 11 warst, dann ist das ja schon der Ecke her, ne? Kannst dich wahrscheinlich auch nicht mehr so gut erinnern. Also ich bin natürlich noch nicht so alt, aber ja. Stimmt, das war ja erst vor 2 Jahren. Genau. Oh, aber die Ding ist schön hübsch. Die Flagge vom Vatikan, die Oh, die gefällt muss ich mir mir. auch kurz angucken. Ja, es ist quasi wie die Schweizer, also sie ist auch rechteckig und quadratisch und sie ist Oh ja. auf der linken Seite ist sie gelb, auf der rechten Seite weiß und auf der rechten Seite auf dem weißen Feld ist so, was sind das? Zwei Schlüssel? Eine Schere? Ja, irgendwie. Ja, sind es ein gelber Schlüssel und so ein grauer Schlüssel. Was ist das Mhm. oben? Und keine Ahnung, aber sieht sehr hübsch aus. Ja. Ah, noch ein Fun Fact, der zu unserem Podcast passt. Mit 100% hat die Vatikanstadt den höchsten Katholikenanteil und die höchste Alphabetisierungsrate der Welt. Ach, krass. Auch Frauen und Kinder von Vatikanbürgern können die vatikanische Staatsbürgerschaft erhalten. Frauen verlieren diese jedoch bei Trennung männliche Nachkommen im Alter von 25, weibliche eher, falls sie heiraten und ihr Ehepartner nicht ebenfalls die vatikanische Oha, Staatsbürgerschaft hat. okay. Okay, Also ist nicht so willkommen im einfach. Jahr 2020. Ja. Ja. Also, erste Kategorie ging runter wie Öl. Eigentlich ja, ne? Dann, ich meine, wir hatten 3 Länder. Das ist ja, das hatten wir nicht bei allen, Ja. Folgen. So, ich ziehe mal den nächsten Zettel. Cool. Länder. Also, Okay. ich wüsste noch. Gibt es noch was mehr mit V? Aber ich glaube. Wir überspielen das jetzt. Wir Ja, haben wenn man jetzt abgeliefert. die 52 Länder Afrikas kennen würde, ne? Waren es Da 52? habe ich letztens gerade ein Quiz gemacht. Es Ja? war beschämend, ja. Man musste Ja. einfach alle Länder eintippen, die man kennt. Und wie viele hattest du? Das will ich glaube nicht sagen. Hast du denn nicht durchs Podcast UFO gelernt? Ja, die haben ja schon so viele. Ja. Antenne Afrika ist lahmgelegt im Moment. Das stimmt. Das stimmt. So, aber ich habe uns eine andere schöne Kategorie gezogen. Ja. Es geht um, oh Gott, ich will es gar nicht sagen. Musikgenre. Okay. Vier Finger Klavierstücke. Ja? Oh, mir ist sogar gerade wirklich was eingefallen. Okay, Aber schieß raus. Ja. ich dachte, du willst vielleicht noch was sagen. Ich stehe zu meinem Wort. Okay. Ja. Ich sage Volksmusik. Sehr gut. Ja. Deine Top 3 Volksmusiker. Puh. Ja, was ist denn der Unterschied dann noch zwischen Volksmusik und Schlager? Oder ist das das Gleiche? Und was ist der Unterschied zwischen Volks- und Karnevalsmusik? Weil Karnevalsmusik ist ja auch für das Volk. Ja, also jetzt kölsche Karnevalsmusik ist halt einmal auf Kölsch und halt auch eher so Köln verbunden. Ja. Und normale Und Volksmusik ist ja. ja auch eher auf Hochdeutsch und Ist es hoch? Ja, ja, oder ja. so, ja, ist es Hochdeutsch? Keine Ahnung, hier kommt Ich wahrscheinlich auf habe den Interpreten einfach an. Bayern im Kopf, aber Ja, aber ist jetzt zum Beispiel Florian Silbereisen, ist der Volksmusiker oder ist es ein Schlagersänger? Gucken wir mal, was das Internet sagt. Ja, ich würde jetzt eher auf Schlager, aber keine Ahnung warum. Ja, hier kommt, ist ein deutscher Showmaster Schlagersänger. Aber wieso ist denn kein Volksmusiker? Ich google mal Volksmusikanten. Volksmusikanten. Singen Volksmusikanten vielleicht eher so bestehende Lieder, also so Liedgut aus 1800, schieß mich tot? Ja, vielleicht. Also, wenn man Volksmusikanten googelt, dann kommen wirklich eher so Frauen in Dirndl und Ja. irgendwie hier auf so einer Hütte. Also sieht schon eher sehr. Und Schlager kann wahrscheinlich auch so ein bisschen poppiger sein. Ja, genau. Bei uns gibt es noch die Ländlermusik. Habt ihr das auch? Nein. Was ist das? Geht auch so. Also Ländler, Okay. diese, ist dann meistens, wenn jemand noch so ein Akkordeon dabei hat Ah, und okay. so in den Hütten Aber das und ist doch bei der so. Volksmusik auch viel, oder? Mit, also Ja, also Akkordeon und vielleicht ist es irgendwie. auch Synonym dafür. Ja. Ich weiß es nicht. Okay. Aber ja, ich glaube tatsächlich, was anderes als Volksmusik mit V gibt's nicht, oder? Nee, als Genre wahrscheinlich wirklich nicht. Nee. Ich überlege noch. Nee, ich glaube nicht. Nee, mir fällt auch nichts ein. Aber eins gefunden. Sehr Ja. gut. Bravo. Dann bin ja ich dran. Oh Da Gott. bist du dran, ja. Ein Verspätungsgrund mit V. Einfach nur Verspätung. Ja, mich verspätet. Jetzt sind mir gerade irgendwie auf einmal Sachen mit W eingefallen. Ich weiß auch nicht, was mit meinem Kopf los ist. Sie sind alle verwandt. Der Ja, V. eben. Vielleicht ist mir mein Vogel aus dem Käfig geflogen und ich musste ihn suchen. Ja, ich habe was Ähnliches. Wenn du zu einem Bewerbungsgespräch willst und dann hast du so einen Vogelschiss Oh, das ist auf aber der wirklich Weste doof. oder so. Ja. Und dann musst du nochmal nach Hause und umziehen. Ja, das ist Genau. ärgerlich. Ja. Ist aber eigentlich sogar ein ganz guter Grund Finde ich auch. für eine Verspätung dann. Ja. Oder wenn der dir so auf den Kopf kackt. Und dann hast Dann du in musst den du noch Haaren. fast die Haare Ja, waschen, eben, ne? dann dauert es noch länger als umziehen. Wobei, riecht das? Also könnte man einfach auswaschen oder müsste man schamponieren? Ich weiß es nicht. Vielleicht würde auch Auswaschen reichen, aber wenn die Haare einmal nass sind, dann kannst du sie auch Ja, stimmt. direkt noch schamponieren, ne? Ja. Diese Ja, Vögel. also die Vögel sind schuld für Ja. unsere Verspätung. Ja. Ja. Weil meiner, guck mal, meiner fliegt aus dem Vogelkäfig und du bist gerade Ja. auf dem Weg zum Verspätungsgespräch, zum Vorstellungsgespräch und dann Auch mit kackt der. V. Kackt der Vogel dir auf den Ja. Kopf, den ich suche. Ja. Ja, genau. Aber da ich dieses Vorstellungsgespräch führe, komme ich ja auch zu spät. Deshalb kommen wir beide zu spät und dann ist schon wieder okay. Ist Happy End. Und Ja. ich werde angestellt. Natürlich. Super. Ja. Ja, das ist doch super. Ja, da ist die Verspätung gar nicht so schlimm. Nee. Verspätung zum Glück. Das könnte auch so ein ZDF, Rosamunde ja, Pilcher. so ein 20:15 Genau, Film. Sonntagabend. Ja. Als Gegenstück zum blutigen Tatort. Ja, genau. Sehr schön. So. Ich ziehe die Kategorie. Na. Schon wieder das gleiche Video. Jetzt habe ich wieder Grund für eine Verspätung gezogen. Aber dann kann ich das immerhin schon mal draußen lassen, weil ich Ja, jeder später eh rausnehmen müsste. genau. Aber es ist doch verrückt, dass ich genau die gleichen ziehe. Ist ja wie beim Lotto Wir hier. sind sehr verbunden, genau. Okay. Ich weiß noch nicht, was wir darauf antworten, aber es geht um die Süßigkeit. Okay. Ah, ja, also geht da Süßigkeit auch ein Dessert? Häufig? Ja, würde ich mal durchgehen lassen. Okay, also es ist ein Gericht und ein einzelnes in einem, also Okay. von daher Vermicelli. Was ist das? Das kennt man eben in Deutschland nicht. Und das möchte ich heute nebst großem V, kleinem F auch Ja. einführen. Und zwar ist das Maronenpüree Ja. durch so eine, wie sagt man dem, so eine Presse und dann kommt es dann so als Würmchen raus. Wie heißt das? Vermicelli. Ich versuche das gerade zu googeln. genau, und dann. Also wenn man es als Dessert Ja. richtig anrichtet, dann kommen Merenke, wie sagt ihr dem? Diese Eischnee Ach gebacken, so, ja. süß. Wie sagst du? Dem? Also so, du meinst jetzt, ich bin mir gerade nicht sicher, was du meinst. Aus Eischnee? Also Ja, so Eischnee. gezuckerter Einschnee, der im Backofen Ach getrocknet so, so wird. Baiser. Baiser, ja, genau. Ja. Ja. Okay. Das Ich bin wird wieder da. so zerbröckelt und dann Ja. mit geschlagener Sahne, aber so gut fettiger geschlagener Sahne, Ja. die kommt dann drüber, so dass sich das Baiser ein bisschen anfängt aufzulösen und so karamellig wird. Und dann kommt das Vermicelli drüber und dann nochmal Rahm und so ein Schuss Kirsch. Und wenn man will, kann man noch Kugel Vanilleeis. Hast du noch was mit V? Stimmt, das ist Das deins, das darfst du Vanilleeis. nehmen, Ich habe aber auch genau. schon noch was anderes, aber Okay, das heißt, aber du kannst das Vanilleeis behalten. hast du es gefunden online? Hast du es Nein. googeln können? Ich Okay, weiß ich nicht, ob ich es falsch buchstabiere. geschrieben. Ich Ja, warte. buchstabiere. Ja. V Ja. E Ja. R Ja. M Ja. I Ja. C Ja. E Ja. L Ja. L Ja. E Ja. S. Ah, okay. Ich war gar nicht so falsch. Das sieht ja aus wie. Das sieht. Sag jetzt nichts Falsches. Nee, das sieht aus wie Spaghetti-Eis. Genau, halt einfach Also, aus Maronen. Ja, es ja, ist so so lecker. gepresst. Es ist so gut. Und ich Hast verstehe nicht, warum das nicht bis zu euch. du das schon mal selbst gemacht? Oder geht man das Also, als eher. das kann man beides. Also, du kaufst es halt so, das Püree kaufst du so Ah, am okay. Stück und dann presst du es durch. Genau. Ah, okay. Ja, das sieht eigentlich. Und das gibt es halt einfach im Herbst dann Okay, überall ja, in den genau. Restaurants. So, Es genau. sieht eigentlich ganz schick aus. Ja, also mir schmeckt es sehr gut. Und ich möchte hiermit alle auffordern, die die Möglichkeit Okay. haben, es auszutesten, Habt ihr noch bis Herbst Zeit, ne? Also wenn man auszutesten. es im Herbst Genau. isst, könnt ihr den Sommer Genau. über ein bisschen. Ja, die Grenzen öffnen jetzt auch wieder. Von Genau. daher steht ihm nichts im Weg. Ja. Sehr gut. Ja, dann deine Süßigkeit. Es ist fast das unspektakulärste, aber im Gegensatz zu deinem krassen Rezept. Aber meins ist einfach eine klassische Süßigkeit, die man im Süßigkeitenregal kauft, nämlich die Vollmilchschokolade. Ah, ja, stimmt. Ja. Klassiker. Klassiker. Was soll ich sagen? Ich mach ja schon wieder zuckerfrei, ne? Und dann kommt immer Ja. diese Kategorie. Und ich würde jetzt am liebsten Ja. Schokolade kaufen gehen. Nein, wir lenken dich jetzt ab. Ja. Möchtest du eine Olive von mir? Ja, gerne. Was sind das für Gut. Oliven? Grüne. Okay. So eine Mischung mit Feta, Käse und Olive. Oh, das ist auch gut. Ja. Ja, okay, dann nehme ich halt das. Okay. Wobei, Ja, ich habe, aber ja. Vollmilchschokolade ist so das Pendant zu Vanilleeis, oder? So von der, Es ist so vom, ich beides das Langweiligste wollte von gerade sagen, ist dem. beides nicht so spektakulär, ne? Ja. Ja, also so reine Vollmilchschokolade kaufe ich auch eigentlich selten. Also da ist immer noch irgendwas anderes. Also so, wenn du jetzt irgendwie eine, wenn du jetzt keine weiße und keine Zartbitterschokolade kaufst, sondern eine Vollmilchschokolade mit Nüssen oder mit irgendwas. Das ist ja ganz oft auch einfach normale Vollmilchschokolade. Aber Genau. so ohne alles kaufe ich die eigentlich nie, außer irgendwie zum Backen oder für Nachtisch oder so, wenn ich das brauche. Aber sonst eigentlich nicht. Ja, ich Aber auch deshalb nicht. finde ich Ja. glaube, ich finde Vanilleeis fast ein bisschen, naja, wobei, nee, das ist eigentlich nicht spektakulärer. Ist eigentlich auch. Aber es ist auch schon lecker. Aber ich würde mir nie, nie, nie Vanilleeis bestellen. Echt? Ich mache Ich das finde oft. es, also was ich mal gemacht habe, ist, es gibt hier eine Gelateria, die hat schwarzes Vanilleeis. Das Okay. habe ich mir mal bestellt, glaube Und ich. hat das anders geschmeckt? Nee, es Okay. war einfach schwarz. Okay. Also, doch, ich esse, also hier, wir haben ja auch eine sehr leckere Eisdiele. Jetzt im Moment gehe ich natürlich nicht hin, aber da habe ich auch oft so richtig langweilig einfach Schokolade und Vanille bestellt. Okay. Weil es einfach beides lecker ist. Ich weiß Oder nicht. Ja. halt auch so Vanilleeis mit Erdbeeren oder halt so mit heißen Kirschen oder so. Das Ja, schmeckt schon mit so geht's dann. Vanilleeis. Ja, oder halt eine Coupe Dänemark. Ja, genau. Sowas. Ja, Ja. aber das ist natürlich nicht, also ist dann kein reines Vanilleeis, sondern ja immer noch, ist nur die Genau. Basis quasi. Und Eben, dann aber kommt irgendwas. Vanilleeis ist doch schon so wie ein Toastbrot. Es ist da, um eine andere Zutat zu untermalen, Findest quasi. du? Naja. Gewagt, ich weiß. Ich hau Also, hier heute raus, aber. ja. Naja, vielleicht, also ja, ich esse auch nie, also davon abgesehen, dass ich selten nur eine Kugel Eis esse, aber wenn ich mir Eis, so eine Eisdiele hole, dann natürlich hole ich mir nicht 2 Kugeln Vanille. Also, wer macht das auch? Ja. Aber ich esse ja dann auch trotzdem die Vanille alleine. Also nicht alleine im Sinne von Ja. alleine, sondern einzeln. Ja. Aber weil du noch das Geschmackserlebnis von der Schokolade Ja, hast. oder halt von irgendeiner anderen Sorte. Aber manchmal Ja. ist mir einfach, also finde ich, mir ist Okay. mehr nach Vanilleeis als nach Toastbrot. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste. Okay. Aber Und getoastetes Toastbrot wenigstens oder ganz ungetoastetes Toastbrot? ja, das Ding ist, ich habe keinen Toaster. Ach so, Also okay. Also kannst du nur ungetoastet. ich kann nur ungetoastet, beziehungsweise dann geht es halt in den Backofen. Dann mache Ah, ich okay. so wie Toast Hawaii oder so. Ah, okay, ja gut. Aber wir waren ja bei Vollmilchschokolade. Ja, stimmt. Ja. Ja, also. Aber es ist gut. Hey, es läuft wieder. Die schwierigen Buchstaben sind nämlich eigentlich unsere Buchstaben. Ja, glaube ich Das auch. hatten wir schon andere Male. Ich glaube, man ist dadurch, dass die Auswahl ein bisschen eingeschränkt ist, ist man fokussierter. Fokussierter in dem Fall mit F geschrieben. Genau. Und wenn du jetzt so einen Buchstaben hast, wie weiß ich nicht, was halt richtig oft irgendwie vorkommt, dann hast du zu viel Auswahl. Dann weißt du gar nicht, was du Ja. machen sollst. Ja. Aber so hast du halt einfach nur ein paar Wörter und auf die kann man sich dann fixieren. Auch wieder Verlassen. mit F geschrieben. Verlassen. Verlassen mit F Auch geschrieben. mit F geschrieben. Ja. Ja. Dann zieh du doch Dann mal bin die ich, nächste. genau. Wieder ein einfaches, ein Name. Da nehme ich. Eins, zwei oder drei. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Frauen- oder Männernamen nehmen soll. Also ich habe einen Frauennamen, wenn dir Okay, das weiterhilft. dann nehme ich den Männernamen. Dann haben wir da schon mal keine Überschneidung. Genau. Ich nehme den Volker. Ich dachte es mir. Ich habe Wirklich? ja, es ist wirklich so in Ich meinem habe aber Kopf Volker auch gewesen. noch an Valentin gedacht. Ah, auch schön, ja. Ja, aber ja. Was ist denn dein Frauenname? Vielleicht hast du den gleichen, den ich auch genommen hätte. Violetta. Ah, okay. Ich hätte Victoria gesagt. Ja, Königin. Ja. Ja, so viel kann man dazu nicht machen zu dieser Kategorie, Wir ne? heißen nicht so Ich und kenne niemanden, der das, so heißt, glaube genau. ich. Ja. Schön, du bist dran. Ja. Man muss ja auch mal hier so eine schnelle Runde machen. Genau. Ich habe Urlaub gezogen und wie jedes Mal frage ich mich, was wir uns dabei gedacht haben. Ja, und haben wir es nicht auch schon einmal in Kombination mit der Länderkategorie gezogen in Ja, eben, derselben das Folge? macht Es überhaupt macht keinen Sinn, weil keinen was soll man Sinn. jetzt sagen? Ja, gut, wir haben natürlich wieder unsere tolle Agentur, ne? Ja. Die, wie haben wir sie genannt? Boah. Holidays in Love. Vielleicht, ja. Ich weiß es Nein. nicht mehr. Ja, wir machen jetzt Werbesendung für. Welche Länder nehmen wir? Zwei Länder. Ich google mal kurz, ob es noch andere gibt, außer die, die wir schon hatten. Das ist Dann gut. können wir uns auf ein anderes. Wie wäre es mit den Vereinigten Arabischen Emiraten? Ja. Oder Die Vanuta? Vereinigten Staaten Wo ist bitte und Vanuta? das Vereinigte Königreich. Wie heißt Van nee, Van Vanuata. Ist ein Inselstaat im Südpazifik. Den kannst du auch gerne nehmen, wenn du willst. Sieht schön aus da. Sieht schön aus. Ja, sieht halt. Boah, sieht richtig schön aus. Wie schreibt man das? V Ja. A N Ja. U A Ja. T Ah, U. Land in Ozeanien. Ozeanien ist auch einfach so wie Atlantis. Ja. Das gibt's doch nicht. Nee. Aber findest du, das sieht doch schön aus, oder? Aber das, die Flagge sieht aus wie Jamaika, oder nicht? Ja, Also so, also. schon ein bisschen, ne? Aber vielleicht. Wo liegt es denn? Oh, ja, Aber es also sieht ich, halt also klassisch nach man. einem Urlaubsparadies aus. Ja, es könnte sein, dass man von den Ureinwohnern aufgespießt wird. Vielleicht, ja. Aber es Ach, sieht da liegt wirklich schön das. aus. Wo? Du musst es Es beschreiben für liegt unsere Zuhörer. östlich von Australien und nördlich von Neuseeland. Also ganz am anderen Ende der Welt. Ja, also. Werbesendung für Vanuatu, nee, Vanuatu, Vanuatu. Vanuatu. Ja. Ja, genau. Die Hauptstadt ist Port Vila. Wahrscheinlich. Ja. Und ihr seid dort ganz muckelig mit den 300.000 Einwohnern Oh ja. auf dieser Insel. Ist es eine Insel, sind es mehrere? Wir wissen es Ich habe nicht. keine Ahnung. Aber super Sache. Ihr könnt euch dort bestimmt mit dem Bürgermeister von Port Vila unterhalten, weil der heißt Ulrich. Das habe ich auch Und gerade gesehen, habe ich mir auch gerade angeguckt. das ist ein ausgewanderter Deutscher, behaupte ich jetzt Ich mal. wollte gerade sagen, wie hast du denn die Info so schnell gefunden? Es gibt einen Wikipedia-Artikel, aber der ist leider auf Französisch. Das kann ich nicht. ja, was? Il était élu. Ja, es steht nicht so viel. Nee, es ist in sehr kurzer. Er kommt von der Insel Pentecôté Wo ist die aus denn? Vanuatu. Il est francophone, mais aussi l'anglais. Also er ist Französisch und Englisch. Ja, okay, das. Ja. Also es ist nicht der längste Wikipedia-Eintrag, Nee, nicht den unbedingt. ich gesehen habe. Es ist auch ohne Foto. Aber such doch mal den Uli, der freut sich. Ja. Der freut sich. Was erwartet euch dort? Es erwartet euch eine traumhafte grüne runde Insel. Oder mehrere, wir wissen es immer noch nicht. Warte, ich guck noch mal. Ja, erzähl weiter. Natürlich weiße Sandstrände, kristallklares Wasser, hellblau. Es sind Ja, mehrere Inseln. es sind mehrere Inseln. Also ihr habt mehrere weiße Und Sandstrände. eine von denen heißt sogar White Sands. Tja, als hätte ich Wenn es ich das. gewusst. Ja. Ja, das ist diese Runde wahrscheinlich, oder? Ist die rund? Ne, die ist. Keine Ahnung. Ja, und die Ureinwohner sind auch dort. Die begrüßen euch dann, wenn ihr kommt. Die freuen sich immer über Leute, die schnell einen Sonnenbrand kriegen. Aber ich habe das eben gegoogelt, da kam schon auch sowas zum Tourismus. Also ich glaube, da ist es Ja, schon. nee, es hat schon Tourismus. Also Man es ist. kann sehr gut schnorcheln und Oh ja. Schildkröten fangen Oh, oder fangen anschauen. vor allem. Ja, also Schnorchelferien sind dort ein Traum. Also packt euren Schnorchel ein und reist dorthin, sobald ihr wieder dürft. Eure Sommerferien 2020 sind gesichert. Und Vanuatu, das noch, ja, Inselparadies. Entschuldigung, Entschuldigung. noch ein Vorteil, was ich gerade beim Ja. Auswärtigen Amt gelesen habe, die Kriminalitätsrate ist niedrig. Das ist doch auch immer schön. Okay, also man wird doch nicht erstochen oder aufgespießt. Nee, aber es kann zu vulkanischen Aktivitäten, Erd- und Seebeben und Tsunamis kommen. Also muss man dann überlegen, was schlimmer ist. Okay, ja, sehe ich auch gerade. Und es sind nur knapp 3 Flugstunden ab Brisbane. Also, Ich ihr dachte gerade, habt. 3 Stunden von uns aus. Und auf Brisbane sind es was? 24 Stunden und dann nur noch 3 Stunden. Also, es ist. Ja, man Zack. ist vielleicht irgendwie nur 30 Stunden unterwegs. Ist Ja. doch super. Und dann direkt im Paradies. Ne? Ja. Genau. Ja, schickt uns eine Postkarte. Nicht mit der Nicht mit der Vatikanpost. Vatikanischen Post, nein. Und wir wünschen ganz schön Urlaub, ne? Gute Reise. Gute Reise. Also wenn uns das Tourismusbüro von Vanuatu nicht anruft und engagiert, weiß ich auch nicht weiter. Nee, ich bin froh, dass wir Vanuatu genommen haben und nicht die Vereinigten Arabischen Emirate. Ja. Ein neues Land entdeckt. Sehr schön. Ja. Der Bildungspodcast. Okay, Ich bin, oder? Nee, du hast. Nee, ich habe Urlaub gezogen, Nee, stimmt. ja. Ja, Okay, du bist. warte. Eine Zahl zwischen 1 und 10? Die 7. Die 7. Okay. 7. Du hast gezogen einen Urlaub. Maren. Okay. Dann nehme ich jetzt die neue 7. Okay. Die neue 7 ist. Oh, es tut mir leid. Aber du musst da jetzt durch. Es ist eine Kuchensorte. Oh Gott. Du kannst ja einen leckeren zuckerfreien Bäh. Kuchen. Ja, Kuchen kann ja auch salzig sein. Ja, fällt mir trotzdem nichts ein. Da kann mir nur das Internet helfen. Was gibt's denn mit V? Pflaumen. Pflaumen, ja. Boah, mir fällt gar nichts ein. Lucy, fällt dir was ein? Sag mal was. Ja, wir haben. Sie hat geschmatzt. No. Sie denkt an Kuchen. Ja, doch, du kannst was kreieren mit dem Eis, was wir genannt haben. Also ohne das Eis, aber mit der Zutat. Ja, stimmt. Gibt es einen Vanillekuchen? Du erfindest jetzt ein Das schönes gibt's doch Rezept bestimmt, raushauen. oder? So ein Vanille-Käsekuchen oder so gibt's doch bestimmt. Ja, Vanille kannst du ja überall Ja, eben, das schmeckt ja. reinschmeißen. Aber es, wenn man Vanillekuchen. Zählen auch Kekse? Ja, wenn du die reinschichtest in den Kuchen. Ja, dann mache ich eine Vanillekipferltorte. Oh, sehr So ein bisschen schön. weihnachtliche. Aber jetzt musst du uns natürlich auch das Rezept verraten. Also. Der. Oh mein Gott, es gibt eine Vanillekipfertorte, wenn man das googelt. Wirklich? Ja. Also meine Idee wäre jetzt eigentlich gewesen, dass man die Vanillekipferl zerhackt. Also Ja. dass man da Brösel draus macht. Und das wird dann der Boden. Dann kommt da drauf eine Mischung, also so eine, was macht man da rein? Keine Ahnung, Quark, Sahne, Vanille. Schoten. Ja, Vanilleschoten. Das wird Was so sagen, die ja? Füllung sozusagen, das kommt da oben drauf. Dann wird es erstmal gebacken. Und später wird das, kommen da noch oben drauf Vanillekipferl, also komplette. Oh, sehr Und schön. da kommt dann noch ein bisschen Puderzucker drauf. Und ja, dann ist es fertig. Super. Und dann kann man es essen. Hoffentlich. Hoffentlich. Aber eigentlich ja, es sind Zutaten, die eigentlich funktionieren. Also es ist eigentlich eine Vanillekipferl-Käse-Torte, so ein bisschen. Ja. Einfach vor allem der Boden ist Ja, genau. speziell. Ja. Sehr schön. Fertig. Gut, ich mache eine Vermicelltorte natürlich. Ah, okay. Klar. Und zwar kommt dort so ein Schokoladenkuchenboden. Und dann kommt Rahm. Also Rahm ist geschlagene Sahne. Ja. Und dann kommen die Vermicellwürmchen oben drüber, so Oh, komplett okay. bedeckt. Ja. Und dann setzt man so stückemäßig am Rand eben die Baisers, also kleine Baisers. Ah, Gibt doch okay, so ja. kleine Baisers. Genau, Ja. die kommen dann oben drauf. Ah. Ja, und auf die Baisers kommt ein klitzekleines Stückchen Marron Glacé, also kandierte Maronen. Ja. Ja, das klingt gut. Ich würde es jetzt essen. Ich auch. Ja, also, Ja, wer klingt jetzt gut. nicht Hunger hat, Ich habe tatsächlich Hunger. okay, Aber auch noch schon eine davor. Olive. Ja. Noch So. eine? Ja, eine können wir noch machen, oder? Ja, ich frage Dann. mich, wie viele noch übrig sind, wenn ich jetzt alle rausnehme, die wir Ja, das hatten. stimmt. Den Namen hatten wir auch schon, den habe ich jetzt mal rausgenommen. Ja. Dann habe ich gezogen. Oh, das hatten wir ja schon ein bisschen, aber das Instrument können wir trotzdem noch mal Okay, besprechen. ja, dann nehme ich hier die Violine. Gibt es da überhaupt was anderes? Es gibt so viele Blasinstrumente, dass Ja, die ich ich das Gefühl wahrscheinlich überhaupt habe. nicht kenne. Ja. Kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ich auch nicht. I. Ich habe was gefunden, Okay. was mich an Fußball-WM erinnert. Okay. Die Vuvuzela. Ah, ist es mit V geschrieben? Ja. Krass. Okay. Warte mal, ich spiele mal kurz was ab. Nee, ich höre es nicht. Na, du hörst es nicht. Shit. Warte. Nochmal. So. Sehr schön. Das war die Vuvuzela. Ja, ich glaube, niemand vermisst sie so Nee, wirklich. nee, ich glaube auch nicht. Ja, cool. Und die Violine, ja, Ich habe die nichts hatten zur wir ja schon vom Violine zu Anfang. sagen, Nee. ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Okay. Noch eine? Also, wie viele Zettel sind, haben wir denn noch? Ja, ich gucke auch mal, was ich hier noch habe. Ich sortiere mal Ja, wir kurz. können auch durchmachen. Oh, ich habe aber schon noch ein paar. Sind Aber noch ein vielleicht habe ich paar? auch wieder Okay. vergessen auszusortieren. Na gut, dann zieh du erstmal noch eine. Ich ziehe noch eine. Diese hier will. Ein Instrument. Dann nehme ich die So. Violine oder die Vuvuzela. Okay, dann eine Süßigkeit. ja, sag du noch eine Zahl zwischen 1 und 6. Dann nehme ich die 3. Die 3, gut. Gemüse, Obst. Puh. Ich wollte gerade Wassermelone sagen, weil ich wuh gemacht habe. Gibt es da was? Fällt gerade nichts ein. Ja, eins hätte ich. Obst oder Wobei, Gemüse? Obst. Okay. Und Gemüse so halb. Okay, dann sag mal. Obst gibt es doch, aber keine Ahnung, wie sie aussieht. Vogelbeere? Kann man das, oder ist das giftig? Gibt es einfach nur eine Vogelbeere? Ich weiß es gar nicht. Ich dachte, die wäre giftig, aber. Okay, nicht essen. Und Gemüse gibt es so violetten Spargel. Den kann man auf dem Markt Ah, kaufen. Aber es okay. ist halt, ja, violett. Ja, okay, das ist ja eigentlich nur ein, ja. Hast du was gefunden? Nee, ich gucke mir gerade Vogelbeeren an. Kommt als erste Frage, wie gefährlich sind Vogelbeeren? Okay, es steht nicht, sie sind gefährlich. Es ist die Frage, wie gefährlich? Leicht giftig für den Menschen steht hier. Ah, jetzt habe ich sie wieder vor mir. Das sind die kleinen roten, genau. Die habe ich früher nämlich immer so zerquetscht oder zertrampelt. Die haben so Geräusche gemacht. Ja, aber nicht zu verwechseln mit. Aha, Hagebutte. Nee, wie heißt das denn nochmal? Na. Wie heißen denn diese kleinen roten Aha, Beeren, die man essen kann? Johannisbeere, oder? Ah, nee, ich dachte an was anderes. Ah, Mann, das, was man im Norden isst bei euch, die Beeren, die Was? Orangenen. Was? Ah, ich krieg's nicht hin. Okay, also ich meinte die Johannisbeere, aber ich weiß nicht, welche du meinst. Ja. Beerenorange. Die orange ist? Ja, die. Mann, Mann, Mann. Ah, es gibt übrigens auch eine Vierbeere, die könntest du nehmen. Oh, okay. Sanddorn. Ah. Ja, Okay. das Ja, die meinte ich. sind. Ach ja, stimmt. Die sehen eigentlich auch so ähnlich aus, nur Genau. in Orange. Ja. Genau. Stimmt. Ja. Ja, eins von denen. Sucht euch was aus. Okay. Ja. Ja. Ja, Dann. gut, also wir hätten jetzt noch fünf. Das ist schon ein bisschen viel, hm? Ja, die können wir uns fürs nächste Mal aufsparen. Gut. Für das Wenn, ja. W. www. Sächsisches Meer. Chimdufree. Komm. Ich wollte gerade sagen, Ich was kommt da am Ende? Ich weiß weiß es nicht. Mal gucken. Ich glaube, doch, es ist kommen. Ja. Gut. Es ist kommen. Besucht uns auf der Website, da könnt ihr übrigens auch einen Kommentar hinterlassen, wie euch die Folge gefallen hat. Oder uns kontaktieren über das Kontaktformular. Nichts davon ersetzt allerdings eine Postkarte aus. Was wäre dein Einsatz? Es hörte sich ein bisschen wie Hanuta an. Was? Vanuata? Ah, Vanuatu? ja, Vanuatu. Vanuata? Genau. Ja. Ja. In dem Sinne, Sommer in Vanuatu, Herbst in der Schweiz, Vermicelli essend. Genau. Und Und was euch im davor Winter erwartet, die erzählen wir Vanillekipferltorte. euch in. Ja, stimmt. Das stimmt. Die kommt im Winter. Stimmt. Vanille, also eigentlich. Und im Frühling dann die, nicht die Vogelbeeren, aber irgendeine andere Beere. Irgendeine Beere, ja. Irgendeine Beere. Eure Wahl. Genau. Also das nächste Jahr ist quasi vorgeplant. Kulinarisch schon vorgeplant. Und touristisch. Genau. Ja. Bedanken könnt ihr euch später. Ja gut, dann Gut, sehen wir uns zum auf W. Wiederhören. Mir fällt nichts ein. Tschüss. Tschüss.